Okay. Wir kommen jetzt zum letzten Lied für heute Abend. Was? Was war denn das? Das letzte Lied ist für die Leute, die immer noch heute im November 1983 immer noch auf Selbsterfahrungstrip gehen und sich immer noch nicht den Freund holen, für Probleme zu lösen, die Backwarn-Leute brauchen.